Ich bin seit 94 hier, ich heiße Chef Ted Kurt, ich betreibe das Imbiss Kebabhaus und ich kenne die ganze Kundschaft, ich habe viele Stammkundschaft, die Kinder von dem Kundschaft kenne ich schon lange und wenn sie mal bei mir reinkommen, ich sage zu ihnen als Spaß, du siehst aus wie ein Wessi, bist von neu, hör auf, ich bin für ein Ossi, ich bin kein Wessi. Ne? Und da schimpfen sie erst einmal, dann wissen sie, dass ich Spaß mache, dann lachen sie gleich mit mir. Ne? Und wenn ich das gleiche wie bei Neustädter sage, ich bin seit 79 in Neustadt bei Coburg, wenn ich das gleiche zum Neustädter sage, ey, du siehst aus wie ein Ossi, bist von Sonneberg, hör auf, ich bin frei von Neustadt, Kurt, du kennst mich doch. Ne? Da regen sie sofort auf und dann lachen wir später zusammen. Halt, ne? Aber erster Eindruck ist negativ, ne? Da wollte keine Ossi oder keine Wessi Ossi möchte sein. Ne? Und was würden Sie so für den größten tatsächlichen Unterschied halten? Ja, die sehen alle gleich aus. Ich sehe keine Unterschiede. Und benehmen Sie sich unterschiedlich? Die Sonneberger haben das einen Dialekt. Ne? Zum Beispiel in Neustadt sagen sie nicht oder nicht scharf. Und das ist ein Begriff nur für die Sonneberger. Die sagen immer nie scharf. Ne? Und das gibt es nur in Sonneberg, das nie scharf. Und daran erkennen Sie die Unterschiede. Zum Beispiel, wenn einer bei mir reinkommt, eine Kunde, und ich unterhalte ganz normal Hochdeutsch. Wenn ich sage, möchten Sie das Döner scharf haben, dann sagt er nie scharf, dann weiß ich, dass er von Sonneberg ist. Und dann lachen wir zusammen. Und dann einmal war eine Dame da und die war so sehr Hochdeutsch gesprochen. Und ich habe ihr gesagt, Mensch, die Dame ist bestimmt nicht von hier. Ne? Und habe ich nicht gesagt, möchten Sie das Döner scharf haben, dann sagt sie nie scharf. Ne? Und da habe ich nicht gleich gesagt, Sie sind von Sonneberg. Ne? Sie hat gesagt, woran haben Sie mich erkannt, dass ich von Sonneberg bin? Das nie hat alles verraten, Madame, habe ich nicht gesagt. Und die Dame hat auch gleich mitgelacht.